wenn sich zwei Menschen sehen, die sich so recht verstehen, grüßen sie sich ganz sicherlich. Doch weil in fremden Ländern sich auch die Grüße ändern, hab einen Rat ich für dich. Es grüßt Ahoi, die Wolle kannt, mit Holdrio, das Bayernland. Mit Grüezi grüßt der Schweizer alle netten Leut. Servus sagt in Wien man heut. In USA, da grüßt man hey. Und manchmal auch hello, okay. Das Grüßen ist nun mal sehr wichtig und sehr schön. Das musst du verstehen. Auch dich grüß ich gerne. Doch nicht aus der Ferne. Dich richtig zu grüßen, da möcht ich dich küssen. Denn so ein Kuss, das ist ein Gruß. Der ist so schön, so wunderschön. Weil es der schönste Gruß in allen Ländern ist, wenn man richtig küsst. Grüßt Ahoi, die Wolle kannt, mit Holdrio, das Bayernland. Mit Grüezi grüßt der Schweizer alle netten Leut. Servus sagt in Wien man heut. In USA, da grüßt man hey. Und manchmal auch hello, okay. Das Grüßen ist nun mal sehr wichtig und sehr schön. Das musst du verstehen. Denn so ein Kuss, das ist ein Gruß, der ist so schön, so wunderschön. Weil es der schönste Gruß in allen Ländern ist.